Und jetzt wünsche ich viel Spaß. Plan B mit Klaus 4. Eins live. Plan B mit Klaus 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung heißt Immer nach Norden. Mark E. Smith. Immer nach Norden, Mark E. Smith, Manchester, The Fall. Die Texte verstehe ich oft nur bruchstückhaft oder aber gar nicht. Mark E. Smith nörgelt, nuschelt, nölt, Slang halt. Er drängt seinen blechernden Kommandotonfall in ungelenken Singsang. Er verschluckt Silben wie ein Wal Plankton. Unverwüstlich und unbeugsam steht er da, so wie einst Captain Ahab, der Waljäger, und blickt aufs Wasser, so wie der, und er ruft: Norden! Wo geht es nach Norden? Where's north from here? We'll be right back. Mark E. Smith auf dem Album der Gorillas. Die sind eine virtuelle Band. Virtuell. Nach meinem Geschmack heißt das ewiges Leben, ewige Jugend. Aber hat Mark E. Smith die nicht auch? Real? Zugegeben, er ist 53 Jahre alt. Noch letzte Woche beging er seinen letzten Geburtstag, just als das Gorillas-Album veröffentlicht wurde, am 5. März. Doch er klingt genauso schneidend, spöttisch und bedrohlich wie 1976. Damals hat er The Fall ins Leben gerufen. Nach einem Konzert der Sex Pistols hatte seine Schwester Barbara ihn mit zwei Musikern bekannt gemacht, Martin Brammer und Tony Friel. Mit zur Band zählte zunächst auch Una Baines, seine damalige Freundin. Smith selber arbeitete sporadisch in einer Fleischfabrik, später am Hafen. Kurzzeitig hatte er studieren wollen, Theater, Schauspiel, Literatur. Sein Vater aber, Arbeiterklasse, Working Class, hatte gesagt, es reiche vollkommen, wenn man im Verlauf des Lebens die Anfangsinitialen des eigenen Namens auf dem eigenen Hammer würde lesen können. Hello there, baby. Musik zunächst von der alten GI-Band Monks, Higgle Die, Piggle Die. Hier im Hintergrund die Version von The Fall, Higgle Die, Piggle Die. Immer nach Norden, Marky Smith. Ein Sturkopf übrigens, so wie sein Vater und dessen Vater, Marks Großvater also. Die, so hat er mal erzählt, hätten ein distanziertes Verhältnis zueinander gepflegt. Erst Anfang der 40er Jahre, der Zweite Weltkrieg tobte inzwischen auch über England, hätten die beiden erstmals gemeinsam einen Pub aufgesucht, eine Kneipe also. Der Großvater sei nach einer Stunde wieder gegangen. Du Scheißkerl, hätte Marks Vater ihm daraufhin zugerufen. Kannst du nicht einmal vernünftig mit mir ein Bier zusammentrinken? Der Großvater aber hätte ungerührt einen Bus bestiegen. Marks Vater sei hinterhergelaufen und ebenfalls noch auf den Bus gesprungen. Dann wären deutsche Flieger gekommen, hätten den Straßenzug bombardiert und die Kneipe dem Erdboden gleichgemacht. Mein Großvater war ein gottverdammter Sturkopf, aber ohne ihn wäre ich nicht hier. So hat Marky Smith es dem britischen Journalisten Mick Middles für dessen Buch The Fall einmal zu Protokoll gegeben. Middles hatte für dieses Buch übrigens auch die Mutter von Marky Smith interviewt und dies kurz darauf einigen Freunden erzählt. Die hatten völlig überrascht reagiert, weil sie sich gar nicht hatten vorstellen können, dass jemand wie Marky Smith auch eine Mutter hat. Some energy. That's the pharmacist. That's the pharmacist. Immer nach Norden, Mark E. Smith. The Fall war die Lieblingsband des britischen Radio-DJs John Peel. Peel war durch John Waters, den Produzenten seiner Radiosendungen, auf die Gruppe gestoßen. Der nämlich hatte The Fall bereits im Mai 1978 als Vorband von Susie and the Banshees gesehen und hatte Peel schwer beeindruckt davon berichtet. Es folgten in all den Jahren darauf die sogenannten Peel-Sessions mit The Fall und etliche Treffen mehr, wobei Peels Ehefrau Sheila eine merkwürdige Beobachtung machte. Mark E. Smith und John Peel sprachen nur sehr wenig miteinander. Stattdessen kniffen sie sich häufig freundschaftlich in den Arm oder schlugen sich einfach auf die Schulter. Peel begann auch außerhalb seiner Sendung mit Auftritten als DJ, auch auf großen Festivals. Hier im Hintergrund läuft ein Ausschnitt aus einem DJ-Set, den er für den Londoner Club Fabric angefertigt hat im Jahr 2002. Und immer mit zumindest einem Titel im DJ-Set vertreten, The Fall. Vermutlich die einzige Möglichkeit, diese Band auch mal in einem Dance-Kontext zu hören. So glaubt Peels Frau Sheila innerhalb der veröffentlichten Memoiren ihres 2004 verstorbenen Mannes. Für The Fall als Ganzes mag das gelten, nicht aber für Mark Smith. I was in summer, unknown town. And we went down. The recline of the unnamed streets. Some town unknown. At a traffic circle, a man in a yellow helmet, a mountain bike, pulled up to me. I went along with it at first. He started singing. I was in my garden. I just kept singing. I said, "You don't look like no goddamn singer-songwriter to me." We went down the recline of the unnamed street. And I said to the yellow helmet acoustic guitarist following me, he slowed down. Hit the high, then he hit the low. It must have been the medication he was on. Immer nach Norden. Marky Smith, hier mit dem Kölner Gespann Maus on Mars als von Süden fehlt. Der Kölner Techno-Veteran Reilly Reinhold hat Marky Smith bereits in den 90er Jahren persönlich kennengelernt. Ich bitte Reilly, seine Erinnerungen in wenigen Sätzen aufzuschreiben. Und Reilly kommt meiner Bitte nach. Reilly Reinhold schreibt, im Nachhinein weiß ich nicht mehr genau, wie wir uns in Köln getroffen hatten. Ich weiß nur, ich bin seit ewiger Zeit The Fall-Fan. Ein Zeitungsausschnitt auf meiner Wand trug jahrelang ein Foto von Marky Smith und Link Ray. Da hatten sich zwei Seelenverwandte getroffen, das spürte man sofort. Seit John Peel irgendwann mal The Fall zu seiner Lieblingsband gemacht hat, war es meine Lieblingsband. Seitdem habe ich sie jedes Mal gesehen, wenn sie in Köln waren. Mal mit Briggs, seiner zeitweiligen Ehefrau, mal ohne. Mal gut, mal schlecht. Aber Marky Smith ist nicht Marky Smith, wenn er nicht seine Hasstiraden über die Mittelschicht schwingt und seinen Bandmitgliedern nicht ständig an die Kandare fährt. Das ist immer ein kleines Theaterstück. Ein Dirigent, das ist er. Mit klasse Stimme. Wie eine Schlange kann der zischen. Wir hatten erfahren, dass er in der Stadt ist und sind dann in einer Gruppe, zu der auch seine heutige Frau Elena zählte, auf die Suche gegangen. Dann hat er meine Frau in der Sixpack-Kneipe an der Aachener Straße angesprochen und einige waren darüber nach meinem Eindruck etwas neidisch und sogar eifersüchtig. Wir verließen das Sixpack für einen Walk um den Aachener Weiher, wo er sehr elegant und freundlich mit mir plauderte. Die anderen gingen bewusst ein paar Schritte hinter uns, um nicht zu stören. Zu groß war der Respekt. Ich hatte mir zu der Zeit gerade meine Kopfhaare komplett rasiert. Freunde hatten gemeint, ich solle besser mit Baseballkappe herumlaufen. Doch Marky Smith reagierte sehr unwirsch darauf. Nein, sagte er, lass das doch so. Seitdem habe ich dann keine Kappe mehr getragen. Für den nächsten Tag verabredeten wir uns zum Poolbillard im alten L in Ehrenfeld. Und keiner von uns hat geglaubt, dass er kommen würde. Nun, da ging die Tür auf und da stand er nun, slack wie eh und je. Und erst einmal wurde die Zigarette angezündet und Bier gereicht. Alle waren gespannt. Elegant baute er sich vor dem Billardtisch auf, mit der Zigarette im Mundwinkel, wie es Lucky Luke nicht hätte besser machen können. Oder Belmondo. Windbreaker hochgerafft, holte gekonnt aus und schoss die weiße Kugel in einer flachen Kurve mit Effet durch das Blei eingefasste Kneipenfenster, das nur mit einem bloßen Pa zersprang. Da standen wir nun und waren sprachlos. Mark aber verzog keine Miene, atmete kurz tief durch und zog an seiner Zigarette. Where's North from here? Hey, hey. Take some. Immer nach Norden, Marky Smith. In einem Folksong namens I Am Damo Suzuki schlüpft Smith gewissermaßen in die Rolle des ehemaligen Can-Sängers gleichen Namens. Schlagzeuger Carl Burns hält sich verblüffend genau an die rhythmische Vorlage des Can-Titels Mushroom aus dem 1971 aufgenommenen Can-Album Tagomago, von dem der eben bereits erwähnte Autor Mick Middles behauptet, jenes habe vor allen nur denkbaren Northern Soul- und Reggae-Platten eine zentrale Rolle im Leben des Marky Smith gespielt. Tatsächlich ergehen sich ähnlich wie bei der deutschen Krautrockband viele Fall-Songs in wiederholungsträchtigen, rhythmischen und harmonischen Mustern. Repetition, Wiederholung. Dieser genau so betitelte Song aus der ersten je veröffentlichten Fall-Single mag das ebenfalls belegen. Right, noise. Repetition. Im Manchester des Jahres 1978 sahen Beobachter The Fall insbesondere mit diesem Song auf Augenhöhe mit einer weiteren aufstrebenden Punkband, den Buzzcocks. Well, you tried it just for once, found it all right for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks and you're an orgasmatic. You're an orgasmatic. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasmatic. You're an orgasmatic. But you still keep a beat in your meat to pulp and you're an orgasmatic. You're an orgasmatic. You're a kickasanova, you're a no-chose epita. Live on a fucking yourself to death. Orgasmatic. You're an orgasmatic. Christmas cakes, butcher's assistants and bellhops. The Fall und Buzzcocks, beiden Bands gemeinsam, sie entzogen sich von Anfang an dem Factory-Imperium von Tony Wilson, der auf diesem seinem Label Factory Platten unter anderem von Joy Division, New Order, A Certain Ratio und später auch den Happy Mondays veröffentlichte und 1982 zudem noch die legendäre Diskothek Hacienda eröffnete. Etwa zu jener Zeit verbrachte der Chef des Bonner Plattenlabels Normal Records, Stefan Werner, einige Tage in Manchester. Mir gegenüber erinnert er sich so. Es muss in der ersten Hälfte der 80er Jahre gewesen sein, als ich anlässlich eines Besuchs in Manchester mit Marky Smith um die Häuser gezogen bin. Möglicherweise habe ich ihn im Büro des Labels New Hormones getroffen, wo ich ein Meeting mit Richard Boone hatte, der mit den Buzzcocks 1977 die erste selbstverlegte Single der Punkbewegung herausbrachte, Boredom. Alle Bands aus Manchester schienen ihren Proberaum in der Newton Street zu haben, denn aus fast jedem Keller hörte man sie proben und in einem großen Schuppen um die Ecke, womöglich die Hacienda, spielte New Order vor großem Publikum. Sie waren für uns schon das Establishment, angepasst und langweilige Musik wie das Publikum. Ich erinnere mich, wie wir zur Bühne vorgedrungen sind und dort Bananen auf die Bühne geschmissen haben. Immer nach Norden, Marky Smith. Ich selber habe ihn zuletzt in Berlin gesehen. Er teilte die Bühne als Gast mit der ehemaligen GI-Band Monks, die sich 40 Jahre nach ihrer Auflösung in den 60er Jahren wieder formiert hatte. Für einen Song sollte Smith auf die Bühne kommen. 1000 Pfund hatte der Veranstalter ihm dafür gezahlt. Smith kam auch, doch er war heillos betrunken, lallte und bellte ins Mikrofon und weigerte sich dann, von der Bühne zu gehen. Typisch. Ein ewiger Störenfried, ein vom Chaos Besessener, der nicht weichen will. Warum sollte jemand in ein Konzert von The Fall gehen, wenn sonst irgendwo in England auch nur eine weitere Kneipe geöffnet hat? So hatte vor Jahren der englische NMI schon mal gespottet. Vergebens natürlich. Und Tony Wilsons Ehefrau hat getuschelt, Mark E. Smith sei in Wahrheit Mittel- und Nicht-Arbeiterklasse. Ich kenne sie nicht, hat Smith daraufhin gegrummelt. Auch der inzwischen verstorbene Tony Wilson sei ihm kaum begegnet. Jener Tony Wilson freilich hatte einst einer bereits älteren Dame gestanden, es sei eine Ehre für ihn, Mark E. Smith persönlich zu kennen. Diese Dame war Irene Smith, die Mutter von Mark, und sie stand in der Hacienda, um gemeinsam mit ihrem Mann ein Konzert ihres Sohnes zu sehen. Ihren Mann freilich hatte man zunächst nicht einlassen wollen, wegen seiner Kleidung. Und dabei hatte Jack Smith doch seinen besten Anzug angezogen. Working Class halt. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1 Live Talkradio mit Jürgen Domian. kids. No air to air. Smells like sweats. After shave, like little twigs, twigs. When will it be over? When will it be over? Well, how's your business? It's, I don't know what. What? Yeah, well, you know it's Sunday, don't you? That's the problem. Right, okay. So you just watch the gas? Gas! What's your name? Jack? Is it Jack or Jamak? What's it? My name is Lewis. Lewis, right. Okay, Lewis. Can you stop the gas sooner or later? I'm stuck with the gas. What track? What track is it? Maybe it's the wrong track. I know. Fucking single song, isn't you? All right. so.